RIAS aktuell. Rundschau am Mittag. Einen guten Tag, meine Damen und Herren, wünscht Ihnen das heutige Team der Rundschau am Mittag. Herzlich willkommen also zu unserer aktuellen 2,5-Stunden-Sendung. Hier zu Beginn die Nachrichten. Die Wirtschafts- und Finanzminister der 6 Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften beraten gegenwärtig in der belgischen Hauptstadt Brüssel über die Dollarkrise und über die von dem amerikanischen Präsidenten Nixon verkündeten wirtschafts- und währungspolitischen Maßnahmen. Der regierende Bürgermeister Schütz ist am Vormittag mit den Botschaftern der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs in der Bundesrepublik, Rush, Jackling und Savagnac zusammengetroffen. Das Gespräch, an dem auch Staatssekretär Barre vom Bundeskanzleramt teilnahm, fand in der Berliner Residenz von Rush in Dahlem statt. Über den Inhalt der Unterredung wurde nichts mitgeteilt, jedoch gilt es als sicher, dass die drei Diplomaten mit Schütz und Barre den Verlauf ihrer rund 14-stündigen Beratungen mit dem sowjetischen Botschafter in der DDR Abrasimov erörterten. Die Sitzung war heute früh gegen 1 Uhr zu Ende gegangen. Die Botschafter haben vereinbart, die Berlin-Verhandlungen am Montag fortzusetzen. Der amerikanische Botschafter Rush hatte beim Verlassen des Gebäudes des ehemaligen Alliiertenkontrollrats in Schöneberg erklärt, er sei froh, dass bei der Erörterung aller Details Fortschritte erzielt worden seien. Man müsse eine Regelung erreichen, die für die 4 Regierungen befriedigend sei und zugleich die Unterstützung des deutschen Volkes und der Berliner finde. Sein französischer Kollege Sauvagnac sagte, man habe intensiv gearbeitet und große Fortschritte gemacht. Auf die Frage, ob die Verhandlungen am Montag abgeschlossen würden, erwiderte er, dies müsse abgewartet werden. Der sowjetische Botschafter Abrasimov verließ das Gebäude mit den Worten »Ende gut, alles gut«. Der britische Vertreter Jackling bezeichnete die Chancen für einen erfolgreichen Abschluss als günstig. Dem Vernehmen nach wollen die 4 Diplomaten über das Wochenende Kontakt mit ihren Regierungen aufnehmen, die einer Rahmenvereinbarung über Berlin zustimmen müssen. Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident und Ehrenvorsitzende der Freien Demokraten Reinhold Meyer ist heute im Alter von 81 Jahren in seiner Stuttgarter Wohnung gestorben. Meyer gehörte zu den Mitbegründern der FDP. Mindestens 2 Todesopfer hat die Kollision eines niederländischen Saugbaggers mit einem norwegischen Tanker gefordert, die sich am Vormittag in der Jademündung vor Wilhelmshaven ereignete.